Der südkoreanische Sender CBS kritisierte am 17. Mai die landesverräterische Tat des Regimes. Er entlarvte, dass die Regierung am kommenden 22. Juni nach der Vereinbarung mit Japan die sogenannte Stiftung für die Trostfrauen der japanischen Armee offiziell gründen will und prangerte die südkoreanisch-japanische Vereinbarung über die Sexualsklaverei-Frage an. Auch die südkoreanische Internetzeitung Minjok Ilbo warf am gleichen Tag in einem Artikel der Regierung vor, durch Arbeitsmarktstrukturreform die Existenzrechte der Arbeiter mit Füßen zu treten.